Wie alle seht, der Robin ist heute nicht da. As you can see, Robin is not here today. Er ist in England diese Woche bis Donnerstag. He is in England until Thursday. Und ja, also wir können für ihn auch beten. We can also pray for him. Dass er ein bisschen Zeit der Ruhe kriegt. That he would get some time of rest. Und ja, dass der Herr wieder sie herbringt und seine Frau. That the Lord would bring him and his wife home safely. Und wir beten noch. Let's pray. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Father in heaven, we thank you for this morning. Danke für dieses wunderschöne Wetter. Thank you for this wonderful weather. Was auch nicht so selbstverständlich ist. Which isn't like this every day. Und wir möchten jetzt da beten, Herr, wenn wir ins Wort gehen. And we want to pray as we go into the Word. Dass du uns einfach, ja, mit deinem Geist einfach Dinge sagen möchtest. That you would show us with your Spirit. Einfach das, was du jeden Einzelnen lernen möchtest. What you want to teach every one of us. Und wir danken ja, dass das Wort, wenn du es ausstreust, and we thank you that if you spread your Word, dass es nicht leer zurückgeht, it doesn't return void. Sondern dass es wirklich das ausrichtet, but that it does wozu du es immer sendest. What you have sent it out for. Und so möchten wir auch beten für diesen Morgen. So we want to pray for this morning, dass dein Wort das ausrichtet, that your word would do, wozu du es auch sendest. What you have called it to do. Und Herr, hilf mir bitte auch, and help me, Lord, dass ich einfaches Deutsch rede. That I would speak simple German. Ja, weil ich selber weiß, wie schwierig es ist, oft zu übersetzen. Because I know how difficult it can be to translate. Und so möchte ich dir danken. So I want to thank you. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. Ihr könnt die Bibel aufschlagen im Epheserbrief. You can open up to Ephesians. Kapitel 5. Chapter 5. Wir machen das bei uns im Hauskreis auch in Mölltal. We're going through this at the Bible study in Mölltal. Und ja, es ist ja sehr, sehr viel Sachen drinnen. So there is a lot of things in here. Und deswegen haben wir gedacht, also wäre es auch gut, wenn wir das auch heute durchmachen. So I thought it would be nice to have a look at it today. Also wir sind jetzt in Kapitel 5 in Mölltal, so wie ich gesagt habe. So as I said, we're in chapter 5 in Mölltal right now. Und ja, wir sind schon ein paar Wochen unterwegs im Epheserbrief. We have spent a couple of weeks in the letter for the Ephesians. Und es ist erstaunlich eben, also wie Paulus an die Epheser schreibt. And it's amazing how Paul writes to the Ephesians. Und die ersten drei Kapitel, da geht es eigentlich nur darum, was Gott oder Jesus für uns getan hat. And in the first three chapters, it's all about what Jesus and God has done for us. Und dann fängt es damit an, also was wir tun sollen. And then it starts about what we can do. Und dann geht es noch weiter bis zum Ende und da heißt es dann, also wie wir stehen können in dem, was wir tun. And until the end it talks about how we can stand in what we are doing. Also ihr kennt vielleicht dieses Buch, ich denke Watchman Nee hat das geschrieben. You might know the book by Watchman Nee. Und er hat eben also das so bezeichnet, sitze. And he called it sit. Wandle. Walk. Stand, walk. Und stehe. And stand. Also sitze, wandle, stehe. Sit, walk, stand. Also, und so ähnlich, also so ist der grobe Umriss eigentlich vom Epheserbrief. So that's just an overview for the book of Ephesians. Aber wenn wir anfangen im Vers 1 vom Kapitel 5 im Epheserbrief. So if you look at verse 1 of chapter 5 of the Ephesians. Also da fängt er schon an. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. It says, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Also wir sollten Gottes Nachahmer werden. So we should become imitators of God. Als geliebte Kinder. As beloved children. Also es ist so leicht für uns Menschen. This is so easy for us humans. Also irgendjemand anders nachzumachen. To imitate someone else. Also für mich persönlich, also ich finde mich dabei oft. For me personally, I find myself doing that a lot. Also wenn irgendjemand anders irgendwas macht. If someone else is doing something. Und ich denke, das ist cool. And I think that's cool. Also wie schnell wir solche Dinge, solche dummen Dinge oft adoptieren. It's so fast to also do stupid things like that. Und auf einmal ist es in deinem Verhalten drinnen. And all of a sudden it's in your behavior. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber bei mir ist es oft so gewesen schon. I don't know if you know about this, but I have felt like this a lot of times. Und vielleicht kennt ihr, ich meine, kennt ihr, also wer Kinder hat, der weiß das noch besser. So whoever has children, you probably know. Also was die Eltern machen. Whatever the parents do. Also die, du brauchst den Kindern das nicht sagen. You don't need to tell the children. Also werden dem automatisch nachfolgen. They're automatically gonna follow them. Ob es jetzt etwas Blödes ist. Whether it's something stupid. Oder etwas Nettes ist. Or something nice. Also das geht fast automatisch. It's automatically. Und das, ja, ich denke, für die Eltern ist es sehr wichtig, was sie machen. And I think it's important for parents, whatever they do. Also nicht nur, dass sie den Kindern sagen, das ist falsch, was du da machst. Not only to tell the children that it's wrong what they're doing, sondern dass sie selber das auch nicht tun. But that they wouldn't do it themselves. Weil sonst werden die Kinder das nicht machen. Because then the children aren't gonna do it either. Und so sollen auch wir Gottes Nachahmer sein als die geliebten Kinder. So we should also be imitators of God as beloved children. Also Gott ist natürlich unser Vater. God is our father. Papa, Abba ist eigentlich im Hebräischen. Dad or Abba as it is in Hebrew. Und wir sind seine Kinder. And we are his children. Und deswegen sollten wir eben das nachmachen, was er tut. So we should imitate whatever he is doing. Und was tut er? And what is he doing? Vers 2, und wandelt in der Liebe. In verse 2, walk in love. Gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. As Christ loved us and gave himself for us. Also das ist wiederum diese Liebe. And this is about love. Also diese Agape-Liebe. This agape love. Also diese selbstaufopfernde Liebe. This self-sacrificing love. Also wo wir nicht etwas von jemand anderen erwarten. Where we don't expect something from someone else. Sondern wir tun es trotzdem. But we do it anyways. Weil Gott sagt, dass wir in der Liebe wandeln sollen. Because God says we should walk in love. Und er hat sich für uns gegeben. Also von Christus spricht es da. And it says that Christ gave himself up for us. Als Gabe und Opfer für Gott seinem lieblichen Geruch. A fragrant offering and sacrifice to God. Also er hat sich hingegeben. So he gave himself. Und so sollen auch wir uns hingeben. And so we should also give ourselves to him. Also wir wissen in Römerbrief zum Beispiel, dass wir uns als Opfer darstellen, als lebendiges Opfer darstellen sollen. And we know that in the book of Romans it also says that we should be living sacrifices. Also wir sollten auch das nachmachen. So we should also imitate that. Und dann im Vers 3. In verse 3. Da fängt es gleich an mit Unzucht, aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. It says, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not be named among you. Und das ist interessant, es kommt gleich noch dem, also wo Paulus über die Liebe gesprochen hat. And it's very interesting because he mentions this right after he was talking about love. Also bei uns in Deutschen heißt es Unzucht, Fornication in Englisch. It says, sexual morality or fornication in English. Und das ist ja heutzutage in der Welt, also wird das natürlich mit Liebe gleichgestellt. And nowadays in the world, it is on the same level as love. Also wenn jemand eine Beziehung mit einem Partner oder mit einer Partnerin hat. And if someone is in a relationship with a partner. Also natürlich spricht er jetzt außerhalb von der Ehe. This means out of marriage, outside of marriage. Also wo sie noch an eben also diese sexuelle Sachen tun und so. Where they're being sexual immoral. Und das ist noch niemals Liebe. And this is not love. Weil der eine, also oft der Mann. Because oftentimes the man. Also er möchte nur irgendwas rausholen aus dieser Beziehung. Just wants to get something out of the relationship. Und nicht sich selbst hingeben. And not give himself. Also wenn am Mittwoch da war bei dieser Bibelstunde, wo der Robin gelehrt hat, letzten Mittwoch. If you were here last Wednesday at the Bible study where Robin was teaching. Und da hat er genau über diese Dinge gesprochen. He was talking about these things. Und er ist sogar so weit gegangen. And he even went as far. Also dass er über 1. Korinther 13 gesprochen hat. That he was talking about 1 Corinthians 13. Und er hat eben gesagt, also dass zum Beispiel die Liebe ist geduldig. And he said, as it was written, love is patient. Und ja, sie glaubt alles, sie hofft alles. She it believes all, it hopes all. Also ihr kennt all diese Sachen. You know all these verses. Und da hat er gesagt eben, also wenn jemand ernst ist mit euch. And he said that if someone is being honest with you. Also zum Beispiel ein junger Mann zu einer jungen Frau. A young man to a young woman. Also dann soll sie ihn fragen. Then you should ask him. Also kannst du deinen Namen da einsetzen? Could you put your name into those verses? Und wenn er sagt, nein, das kann ich nicht. And if he says, no, I can't do that. Dann sagt's ihm. Then you tell him. Okay, dann warten wir noch eine Weile und wenn du noch bereit bist, dann kommst du wieder. All right, then let's wait a little and if you're ready, then you can come again. Und ja, das ist vielleicht ein guter Prüfstein. So maybe that's a good test. Und natürlich eben, also wenn jemand eine Beziehung haben möchte, vor der Ehe. So if someone wants to be in a relationship before marriage. Also diese sexuelle Beziehung jetzt. A sexual relationship. Also dann ist das, wie gesagt, ob nicht wirklich Liebe. It is not love. Also weil wenn er nicht warten kann. Because if you can't wait. Also nachher ist es besser, wenn er woanders hingeht. Then it's better if you go somewhere else. Und ich denke ganz besonders die jungen Frauen sind da angesprochen. And I think that's especially for young women. Weil die meistens die Opfer davon sind. Because they're often the victims. Und dann geht's weiter mit Unreinheit. And then it talks about impurity. Oder Habsucht. Or covetousness. Also das soll bei euch nicht einmal erwähnt werden. And it says it must not even be named among you. Und das ist, hat natürlich auch mit diese unreinen Sachen zu tun, also oft sexueller Natur. And this also has to do with impurity and often about sexual nature. Also zum Beispiel Pornografie. For example, pornography. Und wir wissen heute also durch das Internet. And we know nowadays because of the Internet. Also wie leicht das oft ins Haus reinkommen kann. How easy it can come into a household. Also du brauchst nur einen falschen Knopf drücken. You just press the wrong button. Und wenn du keinen Filter hast. And if you don't have a filter. Also dann kommt es einfach rein. It just comes in. Also ich bin dankbar für Robin. So I'm thankful for Robin. Also der das mit den Filtern so machen kann. Who has all those firewalls. Und dann kann man eben also nicht zufällig oder unabsichtlich da eine anklicken. So you can't click on something like that by mistake. Und so ist, denke ich, gut eben, also dass wir alle da wachsam sind und aufpassen. So I think it's good for all of us to watch out and, yeah, watch out. Weil, ja, es kann so leicht passieren. Because it's so easy to happen. Und wir wissen auch, dass solche Sachen auch Abhängigkeit sein können. And we know that these things can be an addiction. Become an addiction. Also gleich wie Alkohol oder Drogen. Just as alcohol or drugs. Und so wie Alkohol und Drogen unseren Charakter verändern können. And just as alcohol and drugs can change our character. So kann natürlich auch das unseren Charakter verändern. Also that could change our character. Also natürlich ins Negative. Of course in a negative way. Und wenn du ein Problem damit hast. And if you have a problem with that. Ist vielleicht gut, dass du den Computer loswerst. Maybe you should get rid of your computer. Oder Fernseher. Or TV. Oder wo immer das Zeug herkommt. Or wherever you get that stuff from. Also was du nicht kontrollieren kannst. What you can't control. Und was plötzlich Kontrolle über dein Leben übernommen hat. And all of a sudden it has taken control over your life. Weil die Bibel sagt, es ist mir alles erlaubt. Because the Bible says that everything is lawful. Aber nicht alles dient zum Besten. But not all things serve for good. Also sollten wir einfach schauen, eben also, wenn es nicht zum Guten dient. So we should watch out if it doesn't serve for good. Und wenn es eben die Kontrolle über uns übernommen hat oder von uns übernommen hat. And if it has taken control over us. Also dann sollten wir es loswerden. Then we should get rid of it. Und wenn es heißt, eben auch diese Dinge loszuwerden, durch die es einer kommt. And even if that means to get rid of the things where it enters into our lives. Weil ich kann vielleicht beten und beten und beten. Because I could pray and pray and pray. Aber wir werden nicht die Quelle los, wo es herkommt. But we won't get rid of the source where it comes from. Und deswegen soll man dort anfangen, eben also wo das Problem liegt. So we should start where the problem lies. Und diese Dinge sollen eben nicht einmal bei euch erwähnt werden, sagt Paulus. And Paul says that these things must not even be named among you. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Let there be no filthiness or foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Wenn wir ins Kapitel 4 mal zurückgehen. If you look at chapter 4, Vers 29, verse 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as it is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Und das gibt mir einmal wieder zu denken. This always makes me think. Also wenn ich irgendetwas sage, if I say something, und wenn es nicht Erbauung bringt, and if it's not building up, weil gleich danach in Vers 30, du hast dann und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Because right afterwards in verse 30 it says, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Und ich denke, dass das oft nachher kommt. And I think that's often the case. Also wenn wir nicht Sachen sagen, also die was erbauen oder Gnade bringen online, die was es hören. If we don't say things that are building up or bring grace to those who hear it. Wenn wir zum Beispiel etwas Schlechtes über einen anderen sagen, wo der gar nicht unter uns ist. For example, if we say something bad about someone that's not even there. Also du merkst dann, dass das nicht richtig ist. You realize that that's not right. Weil es den Heiligen Geist betrübt. Because it grieves the Holy Spirit. Und weil der Heilige Geist in uns wohnt. And because the Holy Spirit lives in us. Also du merkst, da stimmt was nicht, du hättest das besser nicht sagen sollen. You realize that something's wrong and you should have better not said it. Und jemand hat einmal was Kluges gesagt, ich denke, es war was Kluges. Someone once said something smart, I think it was smart. Er hat gesagt, wenn du nicht etwas Gutes über jemanden zu sagen hast, he said, if you don't have something good to say about someone, dann sag lieber gar nichts. Then better say nothing at all. Und ich denke, da können wir sehr viel daraus lernen. And I think we can learn a lot from that. Und also es geht da über Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien. Vers 4. So here it talks about filthiness, foolish talk or crude joking. Also das sind diese Witze. It's those jokes. Also diese Neigung haben, wo du weißt, da kommt nichts Gutes dabei außer. That where you know that nothing good is going to come out of it. Und also wenn du in einer weltlichen Arbeit bist, ganz besonders am Bau, natürlich nicht nur am Bau, sondern überall anders auch wahrscheinlich. So especially if you have a workplace in the world, maybe doing construction or anywhere else really. Also heutzutage ist fast überall schon alles erlaubt. Nowadays everywhere everything is allowed. Und ja, da bist du ständig mit solchen Sachen konfrontiert. And there you're always confronted with those things. Und da brauchst du auch Weisheit, wie du an dem begegnen sollst. So you really need wisdom on how to deal with those things. Weil in Vers 11 hast du dann, also ich springe dann ein bisschen drüber. So I'm going to jump to verse 11. Du hast dann und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Where it says, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Also, dass wenn jemand mit so einem Witz kommt. Sorry? Also, wenn jemand mit so einem Witz kommt. So if someone is telling a joke like that. Also, dass du sagst, du magst das nicht hören. That you would say, hey, I don't want to hear that. Also nicht nur, dass du dann so lächelst, also wie so ein braver Christus tut. So that you wouldn't just sit there and smile as a good Christian would. Sondern dass du ihn auch konfrontierst mit denen. But that you would confront him with that. Dass er weiß, es gibt noch Menschen. That he would know that there are people. Die eine Moral haben. That have morals. Und dass das nicht okay ist. And that it's not all right. Weil wir wissen, die Welt geht mehr und mehr in diese Richtung ein. Because we know the world is heading towards that more and more. Also wo das Richtige falsch ist. Where the right things are wrong. Und das Falsche wird richtig. And the wrong things become right. Und Satan hat da eine gute Arbeit geleistet, unter Anführungszeichen. So Satan really did a good job there. Um die Menschen oder den Verstand von den Menschen. Um die Menschen. In diese Richtung zu führen. To lead those people into that area. Und zum Beispiel, wo Paulus geschrieben hat, ich denke, im 2. Timotheusbrief. And I think Paul said in the second letter to Timothy. Also er gesagt hat, in diesen letzten Tagen. He said, in those last days. Werden schlimme Zeiten kommen. There's gonna be hard times, bad times. Also die Kinder werden den Eltern ungehorsam sein. Children will be disobedient to their parents. Und sie werden einmal nicht einmal gesunde Lehrer mehr hören wollen. And they will not want to hear healthy doctrine. Und so weiter. Also ihr kennt den Text wahrscheinlich. And you probably know the passage. Und ich glaube, dass wir mittendrin sind in dieser Zeit jetzt. And I think we're in the middle of this time. Also wo die Welt in diese Richtung geht. Where the world is heading towards in that direction. Also beeinflusst von den Medien natürlich sehr großartig. Influenced by media. Und natürlich, wo der Feind selber irgendwo der Chef ist über diese Sachen. And of course, where the enemy is the boss over all these things. Und das natürlich unter Kontrolle hat er. And he's in control of that. Weil es gibt sehr, sehr wenig Medien. Because there's very few media. Also die wirklich noch die Wahrheit aussagen. Oder eine balancierte Anschauung haben. Where there is the truth being told and there is it's balanced out. Und ich denke, ganz besonders in Europa ist das der Fall. And I think that's the case, especially in Europe. Also wo wir sehr, wie sagst du, engstirnig, also die Medien sehr einseitig sind. Where the media is very narrow-minded. Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. And in verse 5 it says, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Und wir kennen auch natürlich die Stelle, also Paulus spricht sehr oft davon. And we know this passage and Paul often talks about this. Weil er jetzt ja gute Erfahrungen gehabt damit. Because he has had a lot of experience in it. Weil er oft an Gebieten gearbeitet hat, wo das ganz normal war. Because he worked in places where this was completely normal. Zum Beispiel in Korinth. For example, in Corinth. Also das war eine sehr unmoralische Stadt. It was a very immoral city. Es hat sehr viel Unmoral in der Gemeinde gegeben. There was even immoral in the church. Und natürlich Ephesus, also war die Krönung von dem Ganzen. And of course, Ephesus was on top of all of this. Also das hat diesen riesigen Tempel für die Diana gegeben. There was this huge temple for Diana. Und da hat es natürlich auch diese Prostituierten gegeben. And there were prostitutes. Also die viel Geld verdient haben für den Tempel. That earned money for the temple. Also indem sie diese Prostitution betrieben haben. By doing prostitution. Und natürlich sind da Leiter gewesen, die was in der Epheser-Gemeinde drinnen waren. And of course there were also people that were in the church in Ephesus. Also die was involviert waren vorher in diese ganzen Sachen. Who were involved in those things before. Aber warum er das eigentlich auch sagt eben, also dass diese Unzüchtigen, Unreinen und so weiter nicht ins Reich Gottes kommen werden. But the reason why he's saying that those sexual immoral and impure are not gonna inherit in the kingdom. Weil es hat diese Lehre gegeben von den Gnostikern. Because there was this teaching of the Gnostics. No. Und die haben eben gesagt, also alles, was materiell ist, ist böse. Because they said that everything material is bad. Und alles Geistliche ist gut. And everything that is spiritual is good. Und so haben sie das getrennt von dem. So they separated those two. So haben sie gesagt, so ist es eh wurscht, was wir machen jetzt im Leib. So they said, it doesn't matter what we're doing in the flesh. Weil das zählt, also Gott rechnet das eh nicht an. Because God is not going to count that anyways. Weil es ist wichtig, wie wir unseren Geist aufrechterhalten. Because it's important how we keep our spirit up. Und natürlich war das eine totale Verführung. And of course, this was deception. Weil in Vers 6 sagt dann, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Because it says in verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Und ich denke, dass er von dem da gesprochen hat. And I think that's what he was talking about here. Ich weiß nicht, ob wir heute noch viel Gnostiker haben unter uns. I don't know if we have lots of Gnostics among us nowadays. Aber natürlich gibt es mehr diese liberalen Sachen, was jetzt umschwirren. But of course there's all these liberal opinions that are going around. Also Gott wird das eh vergeben. God's going to forgive. Und ihr kennt diese ganzen Sachen. And you know these things. Aber das ist falsch. But it's wrong. Also wir müssen das wirklich klarstellen. And we have to make it right. Also wenn Gott sagt, das ist falsch. If God says it's wrong, dann ist es falsch. Then it's wrong. Egal was die Welt sagt. No matter what the world says. Egal was unsere Kultur sagt. No matter what our culture says. Egal wo die Welt, in welche Richtung die Welt geht. No matter in which direction the world is heading towards. Also nicht, dass wir nur so einen Sicherheitsabstand halten, dass die Gemeinde einen Sicherheitsabstand von dort bis dorthin geht. So not just to keep this safety distance and the church wouldn't go as far as to this distance. Also dass wir wissen, wir haben noch immer einen Sicherheitsabstand zur Welt. But that we would know we have a safety distance to the world. Sondern die Gemeinde bleibt da stehen, but an diesem Ort, wo die Bibel ist. The church should stop at the point where the Bible says it should be. Und die Welt kann hingehen, wo sie will, unter Anführungszeichen. And the world can head wherever it wants to go to. Und wir sollen eben dem treu sein, was Gott gesagt hat. And we should be faithful to what God has said. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid Licht in dem Herrn und wandelt als Kinder des Lichts. For at one time you were darkness, but now you're a light in the Lord. Walk as children of light. Also er spricht in der Vergangenheit. He's talking in the past. Weil ihr wart einst Finsternis. You were darkness. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. But now you are the light in the Lord. Also Vergangenheit und Gegenwart. So past tense and present tense. Natürlich können wir da unseren Wandel prüfen. Of course we can test our walk in that. Wie ist unser Wandel heute mit dem Herrn? How is our walk with the Lord today? Okay, du hast vor 10 Jahren dein Leben Jesus gegeben. Yes, you might have given your life to Jesus 10 years ago. Also du warst sehr feurig damals. Sehr was? Sehr feurig, really. Oh, fire, you were really on fire then. Aber wie ist dein Wandel heute? But how is your walk today? Also das ist immer, was zählt. That's what counts. Und dann in Vers 9 spricht er über die Frucht des Geistes. And in verse 9 it talks about the fruit of the Spirit. Weil sie besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Because it is found in all that is good and right and pure and true. Und das ist, was unser Leben sagen soll. And that's what our life should show. Oder was Menschen da sehen sollen. Or what people should see. Vielleicht schlagen wir auf in Galater 5 einmal, 22. Maybe we can open up to Galatians 5:22. Oder vielleicht 16. Maybe verse 16. Zuerst. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und wenn ihr aber vom Geist geleitet werden wollt, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Verses 16 to 18. Und also ich denke, das ist der Schlüssel, um die Frucht des, dass die Frucht des Geistes also mehr und mehr zu Segen wird in unserem Leben. And I think this is the key where the fruit of the Spirit could occur more and more in our lives. Also nicht, dass wir ständig widerstehen und widerstehen. Not that we would always resist and resist. Weil wir immer wieder mit Fleisch, mit dem Fleisch zu kämpfen haben. Because we always have to fight with the flesh. Also weil wir in diesen fleischlichen Sachen immer drinnen sind. Because we are in those fleshly things. Und weil wir fleischliche Menschen sind. And we are humans in the flesh. Und so haben wir immer wieder diese Kämpfe im Fleisch. So we always have those fights in the flesh. Aber um wirklich in den Geist einzukommen oder in diesen geistigen Bereich einzukommen. But to really enter the a spiritual realm or walk. Area, walk. So soll man im Geist wandeln. We should walk in spirit. Das ist gleich, wenn du in einen finsteren Raum reinkommst. So just as you enter a dark room. Um da die Finsternis loszuwerden. To get rid of the darkness. Also du sagst auch nicht, jetzt geh weg, Finsternis, geh weg, geh weg. You don't just say, go away, darkness. Nein, was machst du da? Ganz was Einfaches. But you do something very simple. Also du schaltest natürlich das Licht ein. You turn on the light. Und ich denke, so ähnlich funktioniert es auch, also wenn es darum geht, im Geist zu wandeln oder vom Geist geleitet zu werden. And I think this is also how it works to walk in the Spirit or to be led by the Spirit. Und ich denke, das ist aber eine tägliche Entscheidung. But I think it's a daily decision. Also es ist nicht nur einmal, also dass wir uns im Leben einmal entscheiden, mach ich mich wirklich im Geist wandeln, den Rest meines Lebens. It's not only a decision we have to make once in our lives to say, Lord, I want to walk with you and live for you. Ich meine, das wäre super. That would be nice. Aber wir wissen eben, also, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen müssen. But we know that we have to take on our cross every single day. Wir müssen uns täglich verleugnen. We daily have to deny ourselves. Wir brauchen tägliche Erfüllung des Heiligen Geistes. We need the filling of the Spirit daily. Und so liegt es wirklich an uns irgendwo. So it's really our part. Und natürlich ist es der Wunsch Gottes in erster Linie. And of course it's the will of God, first of all. Und er hilft uns natürlich dabei. And he is helping us in it as well. Also dass wir das tun können. To be able to do these things. Und dass wir ein Segen sein können für andere. And that we could be a blessing to others. Und dass dann unsere Rede wirklich Gnade bringt den anderen. And that our speech would bring grace to other people. Weil auch das können wir nicht von uns aus machen. Because we can't do that out of ourselves. Weil wir wissen, dass von uns aus oder in uns nichts Gutes kommt. Because that we know that in us and out of us comes nothing good. Also unser alter Mensch, der ist nicht sehr gut. Oder unser Fleisch. Our flesh is not really good. Das Einzige, was in uns gut ist, ist natürlich der Heilige Geist. The only thing that is good in us is the Holy Spirit. Und er ist der uns täglich erneuert da. And he is the one that renews us every day. Aber wenn unser äußerer Mensch vergeht oder so mehr und mehr vergeht. Even when our outward body perishes. So wird der innere doch Tag für Tag erneuert. The inward body is renewed every single day. Also egal wie alt du bist. So no matter how old you are. Also für mich ist es immer so erstaunlich. To me it's so amazing. Also wenn ich ältere Menschen triff. When I meet elderly people. Also die schon ja, ziemlich lang mit dem Herrn gewandelt sind. Who have walked with the Lord for a really long time. Vielleicht körperlich nicht mehr so gut drauf sind. Maybe they're physically not as able as before. Aber du merkst einfach eben, also wie Jesus in ihrem Leben sichtbar ist. But you can realize and see Jesus in their lives. Und das möchte ich auch haben. And that's what I want to have. Also egal, also wie lange wir da auf Erden haben. No matter how much time I have on earth. Aber dass wir näher sind bei Jesus nächstes Jahr. But that we would be closer to Jesus next year. So wie wir es heute sind. Then where we are today. Und dass das auch ein Gebet von uns sein möge. And that this may be a prayer for us. Okay. Gehen wir wieder zurück zum Text kurz. So let's look at Ephesians again. In Vers 10 sagt er, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den, und das habe ich schon gesagt, also mit den Werken der Finsternis und so weiter. Mm-hmm. And in Vers 10 and 11 it says, and try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Also, dass wir das prüfen sollen, was dem Herrn wohlgefällig ist. So we are to test what is pleasing to the Lord. Und aus jeder Einzelne natürlich selber gefordert wieder. And everybody has to do this on his own. Also ich kann nicht was sagen. I can't say something. Also zum Beispiel, für mich ist etwas nicht gut oder ich habe Probleme mit etwas. For example, there might be something I don't think is very good or I might have problems with. Und dann komme ich zu dir und sage, du darfst aber das nicht tun. And then I come to you and I tell you, hey, you can't do that. Obwohl Gott das nie gemeint hat so. Even though God never meant it in this way. Aber wenn du Probleme mit etwas hast, but if you have problems with something, oder du hast Zweifel bei etwas, also wenn du etwas tust, or you are doubting doing something, also dann ist es besser, dass du es nicht tust. Then you better not do it at all. Weil wir wissen eben also, dass wenn jemand zweifelt, because we know if someone is doubting, also dass er dann auch in Sünde kommt, he could fall into sin. Was Unglaube ist natürlich. Because it's unbelief. Und deswegen sollten wir nur das tun, also wo wir ein gutes Gewissen haben dabei. And that's why we should only do those things where we have a right conscience about it. Und natürlich, was die Bibel auch sagt, dass es okay ist. And of course, where the Bible says that it's okay to do. Weil natürlich ist auch jedes Gewissen nicht gleich. Because of course, every conscience is different. Weil zum Beispiel, was ich, wenn jemand in der Welt war und mit Drogen zu tun gehabt hat und mit verschiedenen Sachen, also mit wilden Sachen zu tun gehabt hat. So if someone was in the world and was really into drugs and those crazy things. Also dann wird natürlich sein Gewissen ein bisschen ja, mehr abgestumpft sein wie meins vielleicht. His conscience might be a bit different than mine. Aber ich denke, mehr wir mit dem Wort Gottes zu tun haben, but I think the more we have to do with the Word of God, denke, desto schärfer wird auch unser Gewissen wieder. The better our conscience becomes. Weil es einfach gewaschen wird eben durch dieses Wasserbad im Wort auch. Because it is being washed by the water of the Word. Vers 13, das aber alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus dem Toten, so wird Christus dich erleuchten. Verse 13, but when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Römer 13, schlagen wir mal kurz auf noch. Let's turn to Romans chapter 13. Vers 11. In Vers 11. Und diese sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht, nicht in Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ihr jetzt von Vers 11 bis 14 gelesen, muss nicht wiederholen. So he just read from verses 11 to verses 14. Und ich denke, der Text sagt eigentlich eh alles aus. So I think this passage speaks for itself. Also dass es wirklich, also dass wir nicht die ganze Zeit der Welt haben. We don't have all the time of the world. Weil die Zeit ist weit, oder die Nacht ist weit, ist vorgerückt. For the time and the hour has come. Und so sollen wir eben also so wandeln, also dass wir die Werke der Finsternis ablegen und so weiter und anlegen die Waffen des Lichts. And we should walk like this and cast off the works of darkness and put on the armor of light. Weil dann in Vers 15 heißt, seht nun darauf, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. So back in Ephesians in chapter 15 it says, look carefully then how you walk, not as unwise but wise, making the best use of the time because the days are evil. Also wir haben nicht die ganze Zeit der Welt. We don't have all the best use of the time. Und ich denke, je älter man wird, desto leichter findet man das außer. And I think the older you get, the more you realize that. Also mit 15 denkst du, when you're 15, you think, das Leben ist so langweilig. Oh, life is so boring. Es geht so langsam, so zäh runter. It doesn't go by, it goes by so slowly and hard. Und dann, wenn du 20 bist, and then when you're 20, du denkst, jetzt bin ich 20, super. You're thinking, now I'm 20, that's great. Jetzt habe ich das ganze Leben noch vor mir. Now I have all my life ahead of me. Also das Leben, das geht eigentlich sehr langsam vor sich, bis man 20 wird. So life is going by slowly until you become 20. Und dann wird man 30. And then you turn 30. Und dann 40. And 40. Und dann mit 40 denkst du, wow, das ist aber ziemlich schnell vorbeigegangen. And when you're 40, you're thinking, wow, this went by really fast. Und jetzt habe ich schon die Hälfte von meinem Leben fast vorbei. And now I'm already through half of my life. Wow, das geht wirklich sehr schnell. Wow, this goes by fast. Und ich denke, man beginnt sehr viel vorsichtiger zu werden und mit der Zeit auch. And I think you start becoming more careful over time. Weil du fängst an zu beten, Herr, was möchtest du machen noch aus meiner Zeit? Because you're starting to pray, Lord, what do you want to do with my time? Und mach du das Beste draus, was du noch machen möchtest. Make the best out of it, what you want to do. Weil du weißt, du hast nämlich das ganze Leben vor dir. Because you know you don't have all your life ahead of you. Und das Geheimnis ist natürlich auch, wenn jemand 15 ist. This was? Geheimnis ist auch, wenn jemand erst 15 Jahre alt ist. And the secret is when you're 15. Also wer weiß, ob der noch das ganze Leben vor sich hat. Who knows if he has all his life ahead of him? Weil ich habe gehört von Jugendlichen, die sind von heute auf morgen gestorben. I heard of young people that died just from one moment to the other. Und auch Christen. Even Christians. Weil wir wissen, dass die Christen genauso nicht ausgeschlossen sind vom Tod. Because we also know that Christians die. Und so schauen wir eben also, dass wir die Zeit auskaufen. So let's look that we would redeem time. Und dass wir sie wirklich weise auskaufen. And that we would redeem time wisely. Darum seid nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Schlagen wir vielleicht Philipper 4, 8 und 9 auf. Let's turn to Philippians 4, verses 8 and 9. Also früher mal darüber geredet, also wie man prüfen kann, also was richtig oder was falsch ist, oder was Gott möchte oder was Gott nicht möchte. So earlier we talked about how you can test what is the will of God and how you can test whether something is right or wrong. Und ich denke, das ist auch ein guter Vers, wo man das herausfinden kann. And I think this is also a good verse to find out. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen hat, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Also wenn du wiederum irgendwo eine Situation hast, wo du nicht genau weißt, ist das richtig oder ist das falsch? So if there is any situation where you don't know whether it's right or wrong, also schau mal in die Listen rein und schau, ob es mit dem zusammenpasst. Look into this list and see if it matches. Also ob es wirklich gerecht ist oder wahrhaftig ist. Whether it's really honorable or true. Oder all die anderen Sachen, was da drinnen stehen. Or all the other things that it mentions. Also, dass wir uns das wirklich, dass wir vorsichtig wandeln, hast du. That we would walk carefully. Und dann steht weiter, und berauscht euch nicht mit Wein. Das and then in verse 18 it says, and do not get drunk with wine. Was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. For that is debauchery? but be filled with the Spirit. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart. Und sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Also wieder mal interessant, wie Paulus diese zwei vergleicht. It's very interesting how Paul compares these two. Also, dass wir nicht berauscht sein sollen mit Wein, that we should not be drunk with wine, sondern wir sollen voll des Geistes werden. But we should be filled with the Spirit. Und es ist interessant, dass Bade irgendwie, also bei Baden der Charakter beeinflusst wird. And it's interesting that with both of these things, the character is being influenced. Also beim Wein ist es so, dass er natürlich ins Negative geht. Of course, with wine, it's being influenced in a negative way. Und also je mehr du trinkst natürlich, and the more you drink, desto mehr wird es also dann unkontrollierbar, also du kannst es nicht mehr kontrollieren. The more you can't control it anymore. Aber wenn du voll des Geistes bist, but if you are filled with the Spirit, dann ist das absolut nicht der Fall. Then that's not the case at all. Also du kannst mir nicht sagen, der Geist hat mir gesagt, you can't tell me that the Spirit told me, dass ich das und das tun soll, irgendwas Verrücktes, that I should do this and that, something crazy, oder irgendetwas sagen muss, or that I have to say something, sondern der Geist wird das niemals machen. But the Spirit would never do that. Weil wir wissen zum Beispiel vom Korintherbrief, because we know from the Corinthians, also dass wir noch immer irgendwie das sagen können oder nicht sagen können. We zum know Beispiel that Prophetie. For example, with prophecy we could say something or not say it. Weil der Geist ist den Geist des Propheten untertan. Because the Spirit is submitted to the Spirit of the Prophet. Ich denke, es ist eigentlich das Gegenteil ist der Fall. I think it's the opposite. Also je mehr jemand voll des Geistes wird, the more someone is being filled with the Spirit, je nüchterner wird er noch an, the more sober he becomes. Weil es heißt eben, also wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, because it says we don't have a spirit of fear, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, stimmt das? Mm-hmm. Dankeschön. But of love and might and sober mind. Sober minded. Something like that. Dankeschön. Also wirklich gute Sachen. So good things. Also kommen dabei außer. Come out of it. Und er gibt uns noch einen kleinen Hinweis eben, also wie wir voll des Geistes werden können. And he gives us another hint on how we can become filled with the Spirit. Und ich denke, ein Ding, eine Zusammenfassung in dem ist Lobpreis. And I think to sum all of this up is worship. Also, dass wir ständig ein Herz der Anbetung des Lobpreises haben. That we would have a constant heart of worship. Und was natürlich noch ein Schlüssel dabei ist, ist die Danksagung. And the key here is also thanksgiving. Also was vorher auch schon erwähnt worden ist, was ich noch nicht gesagt habe, aber ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge. What I mentioned earlier, but we didn't really look at it, it's one of the important things as well. Und ich denke, gerade in unserer westlichen Welt, and I think especially in the Western world, ist diese Dankbarkeit fast ein Fremdwort geworden. Thanksgiving has almost become a foreign word. Also es ist alles selbstverständlich. Everything is normal and taken for granted. Und wenn etwas nicht normal ist, and if something is not normal, dann beginnen wir uns zu beklagen. Then we begin to complain. Also das passt nicht in mein Schema rein. That doesn't fit my picture. Und das ist nicht in Ordnung. That's not all right. Warum hat er das getan? Why did he do that? Warum hat er das gesagt? Why did he say that? Und so weiter und so fort. And so on. Und du siehst dann die Leute eben, also wie frustriert sie sind. And you can see how frustrated people get. Es gibt keine Freude in deren Leben. There is no joy in their lives. Weil sie undankbar sind. Because they're very unthankful. Und wenn du so einen Menschen triffst, and if you meet a person like that, es ist sogar sehr ansteckend. It's really catchy. It's very catchy. Also zuerst hast du einen super Tag. At first you have a great day. Also dann fragst du, wie geht's da? And you ask him, how are you doing? Dann sagt er, du weißt gar nicht, was der Mann getan hat. And he says, well, you don't even know what that person did. Oder was der gesagt hat. What he said. Und so weiter. And so on. Zuerst denkst du, du hast einen super Tag. And first you think you're having a great day. Und auf einmal bist du deprimiert. And all of a sudden you're depressed. Aber voll des Geistes, das ist der Schlüssel. But the key is to be filled with the Spirit. Und dankbar zu sein. And to be thankful. Und immer wieder den Herrn Loblieder im Herzen zu singen. Auch. And to always sing songs in to the Lord within our hearts. Und natürlich, je mehr wir zum Beispiel Lobpreislieder uns anhören. And of course, the more we listen to worship songs. Oder zum Beispiel Bibelstudien. Or Bible studies. Also je mehr werden wir in diese Richtung dann geführt werden. Auch. The more we're going to be led into that area. Und vielleicht, wenn du noch früh aufwachst, ist euch das auch schon passiert. And maybe if you woke up in the morning and it happened to you as well. Also das Erste, was in deinem Herzen ist, ist einfach ein Lied, ein Lobpreislied zum Herrn. And the first thing that is on your heart is a worship song to the Lord. Und natürlich hat das damit zu tun, weil du den Geist in diese Richtung nährt hast. And of course that's because you have fed the Spirit into that direction. Und das soll mehr und mehr einfach sichtbar werden in unser Leben. And this should become more and more visible in our lives. Und dann wird Vers 21 kein Problem mehr sein. And then also verse 21 is not going to be a problem anymore. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Submitting to one another out of reverence for Christ. Also dass wir wirklich den Nächsten höher achten als uns selber. That we would esteem each other or esteem someone else higher than yourself. Also wenn wir voll des Geistes sind. If you are full of the Spirit. Und das ist noch ein anderer Schlüssel. Also natürlich machen wir das jetzt nicht mehr. Wenn Frauen sich unterordnen müssen oder wenn Männer die Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt. And nowadays it's not the case anymore that people are being women are submitting or people are submitting to one another. Also ich habe gesagt, heute machen wir das nicht durch. Tun wir nochmal. Oh, today we're not going to talk about this. Aber ich sage, also wenn wir voll des Geistes sind. But if we're filled with the Spirit. Also nein, sind auch diese Sachen kein Problem, also was dann auch folgend sind, dann mit, dass sich die Frauen unterordnen sollen und die Männer die Frauen lieben sollen. Then it won't become a problem anymore to submit, for women to submit to their husbands. Und dass die Männer die Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. And that husbands would love their wives as Christ loves the church. So, es ist einfach wundervoll. So, it's wonderful. Wir sind aber nicht allein. We're not alone. Sondern Gott hat uns einen wundervollen Helfer gegeben. But God has given us a wonderful helper. Und er wartet nur darauf, dass wir die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen. He is just waiting for us to receive the help of God. Und er möchte uns mehr und mehr in dieses Bild eben also verändern, also wie Jesus es sah. And he wants to transform us more and more into the picture of Christ. Und er ist derjenige, was uns immer wieder auf Jesus weisen wird. And he's the one that is always going to point us to Christ. Und nicht auf sich selber. And not to himself. Weil das seine Aufgabe ist. Because that's his job. Gut. Vielleicht können wir jetzt gleich in 1. Korinther 11 aufschlagen. So let's open up to 1 Corinthians 11. Also wir waren nur kurz da. Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you, do this in remembrance of me. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. In the same way also he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Also weil wir heute das Abendmahl haben. Because we're having communion today. Und ihr war ein bisschen über Dankbarkeit geredet früher. And I also talked a little bit about being thankful earlier. Also wofür können wir Gott danken? What can we thank God for? Also natürlich gibt's verschiedenste Sachen, wofür wir Gott danken können. Of course there's different things that we can be thankful for. Also Gott in so einem schönen Land, wo wir sind. Especially in such a nice country that we're in. Also wir haben gute Luft. We have good air. Gutes Wasser. Good water. Gutes Essen. Good food. Wir haben ein Bett, wo wir schlafen können. We have a bed where we can sleep in. Wir haben eine Arbeit. We have a job. Das ist auch nicht mehr so selbstverständlich. That's not taken for granted. That shouldn't be taken for granted. Aber ich denke, wofür wir am meisten danken können, ist, but I think what we can be most thankful for, ist, dass wir Kinder Gottes sind. Is that we are children of God. Und für unsere Beziehung zum Herrn Jesus. And for our relationship to Jesus. Und das ist eigentlich, was uns vom Rest der Welt trennt. And this is what separates us to the from the rest of the world. Die Jesus nicht kennen oder noch nicht kennen. That don't know Jesus or don't know him yet. Und wir wissen, was Jesus das gekostet hat. And we know what Jesus, what was the cost for Jesus. Also es hat uns sein Leben gekostet. It cost him his life. Und heute erinnern wir uns wieder dran. And today we want to remind ourselves of this. Weil es heißt eben, also jedes Mal, wenn wir das tun, because it says whenever we do it. Also zunächst einmal, also ist es zu unserem Gedächtnis. Every time we do it, it is for remembrance. Und wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt, also wenn wir das tun. And we proclaim the Lord's death until he comes. Also für das, was er für uns getan hat. For what he has done for us. So können wir ihn danken dafür. So we can thank him for that. Dass er treu war bis zum Kreuz. That he was faithful until the cross. Also dass er nicht in den Garten Gethsemane gesagt hat, ah, das ist zu schwierig für mich. That he didn't say in the Garden of Gethsemane, ah, that's too hard for me. Oder dann, wie er plötzlich gefangen genommen worden ist. Or when he was taken captive. Also dass er plötzlich, man sieht, wie viele Legionen Engel von Himmel gerufen hat. That all of a sudden he called many legions of angels from heaven. Und dass die Soldaten auf einmal ja nicht mehr da waren. And all of a sudden the soldiers were gone. Sondern er ist den Weg gegangen. But he walked that path. Er hat die Macht gehabt, das zu tun. He had the power to do all of that. Er hätte die Macht gehabt, den Planeten in einem Augenblick zu vernichten. He had the power to destroy the planet in one moment. Aber er hat es nicht getan. But he didn't do it. Weil du und ihn so wichtig waren. Because you and I were so important for him. Dass er diesen Weg bis ans Ende gegangen ist. That he walked this path until the end. Und weil er drüber hinaus gesehen hat. And because he could see beyond that. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig für uns. And I think that's also important for us. So oft sind wir in Situationen, in Problemen drinnen. So many times we're in situations and problems. Also der Werner hat früher von einem Hamsterradl gesprochen. Werner earlier, he talked about a hamster wheel. Also wir sind oft drinnen in diesem Hamsterradl. And oftentimes we're in the middle of that. Aber wir sollten nie vergessen, darüber hinauszuschauen. But we should never forget to look beyond that. Also auf unsere Hoffnung. To our hope. Also wo wir Ewigkeit verbringen werden. Where we will spend eternity. Weil da werden wir nicht die Ewigkeit verbringen. Because we're not going to spend eternity here. Also ich bin sehr dankbar dafür. So I'm very thankful for that. Sondern wir werden die Ewigkeit beim Herrn verbringen. But we will spend eternity with the Lord. Also wenn wir zum Beispiel im Psalm 23 denken. If we think of Psalm 23. Also wo David nachher zum Schluss sagt. Where David says at the end. Also und ich werde im Haus des Herrn sein, immer da. I will be in the house of the Lord always. Und da werden wir sein. And that's where we will be as well. Und Jesus hat das möglich gemacht für uns. And Jesus made this possible for us. Und wir können ihm danken dafür. And we can be thankful for that. Okay, wir werden jetzt noch beten. So we're going to pray. Und dann wird das Lobpreisteam noch Lieder spielen. And then the worship band is gonna play some songs. Und ihr könnt dann selber zum Tisch gehen und das dann persönlich nehmen. And you can help yourself at the table and take communion yourself. Gut. Vater, wir möchten dir danken für alles, was du getan hast. Father, we want to thank you for everything you have done. Wir danken dir, dass du die Welt so sehr geliebt hast. We thank you that you have loved the world so much. Dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast. That you gave your only begotten Son. Dass jeder, der an ihn glaubt, that everyone who believes in him, nicht verloren geht, will not perish, sondern das ewige Leben hat. But have everlasting life. Und danke, Herr, dass wir dieses Leben haben können. And thank you, Lord, that we can have this life. Und dass wir Ewigkeit bei dir sein können. And that we can be with you in eternity. Und dass diese Ewigkeit schon jetzt angefangen hat. And that this eternity has already started. Weil du in unseren Herzen wohnst. Because you live in our hearts. Herr, wie unverständlich das für uns ist. That's so unbelievable for us. Dass Gott im Menschen wohnen kann. That God can dwell in humans. Aber trotzdem, du hast es getan. But you did it. Weil du es versprochen hast. Because you have promised. Und du es auch gehalten hast. And you did it. Und danke, Herr Jesus. And thank you, Lord Jesus. Dass du den Weg bis ans Kreuz gegangen bist. That you walked the walk unto the cross. Und dass du es vollbracht hast. And that, oder vollendet hast. That you finished it. Und dass wir deine Kinder sein können, himmlischer Vater. And that we can be your children, Heavenly Father. Und dass es eine Möglichkeit heute noch gibt. And that there's also opportunity today. Wenn jemand Jesus noch nicht kennt. If there is somebody that doesn't know Jesus. Dass er die Möglichkeit wahrnehmen kann. That he can take the opportunity. Um Jesus auch heute noch kennenzulernen. To get to know Jesus today. Und Herr, danke. Lord, thank you. Für alles, was du uns gegeben hast. For everything that you have given us. Und noch geben wirst. And will give us. Und Herr, wir beten, dass du uns hilfst, treu zu sein. And Lord, we pray that you would help us to be faithful. Bis zum Tod. Until the end. Bis du wiederkommst. Until you come back. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.